Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Krähennest. Quatsch. So fange ich schon an hier. Ist das bescheuert? Nee, wir sind hier gar nicht im Krähennest. Auch, aber eigentlich sind wir bei der, bei der AGUA-Sitzung. Können wir das nochmal von vorne machen? Soll ich das wegschneiden? Nee, das lasse ich drin. Bitte. Ist das schön. Boah, ich bin echt gestört im Moment. Er geht gar nicht. Okay, wir sind hier bei der AG-Öffentlichkeitssitzung am 30.07.2013. Es ist 21.03 Uhr. Die WAKO hatte sich bereit erklärt, wenn ein paar Leute sie zu unterstützen, dann zu protokollieren. Da sich alle mal wieder darum gekloppt haben, die Sitzung zu leiten, habe ich das mal wieder übernommen und würde mal direkt in die Runde fragen, ob jemand Einwände gegen die Tagesordnung hat oder ob die so genehmigt ist. Es schreit niemand, dann ist sie genehmigt. Dann ist als nächster TO-Punkt die Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist da verlinkt. Die WAKO war so nett, das online zu stellen. Gibt es da Einwände, das zu genehmigen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es irgendwelche Menschen, die hier anwesend sind, die heute gerne zu uns stoßen möchten und Mitglied der ÖA werden wollen? Also es geht wirklich um die ÖA und nicht ums Krähennest. Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es denn Menschen, die uns heute hier fassen möchten? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir den Bericht aus der Fraktion. Wenn ich es richtig sehe, hat der, war der Kreon wieder so nett, den einzutragen. Ja, aber eigentlich gibt es nicht viel zu erzählen. Also es gab ein bisschen Presse, weil ein paar Abgeordnete was getan haben. Joachim hat ein Interview gegeben, was vielleicht einige gesehen haben. Es gab die Visualisierung Kommunalfinanzen. Das ist vielleicht das Interessanteste, weil es ja auch jeden kommunal betrifft und es auch die Partei von der Partei für die Partei interessant ist. Und ansonsten haben wir Dinge aufgearbeitet, die liegen geblieben sind. Da ist so nach außen nicht viel, was man da raustragen kann. Okay. Ich habe eine Frage. Demento. Ich lese ja da bei der öffentlichen Liste von den 20 mit und da ging es um diese Einladung oder Nicht-Einladung zur Podiumsdiskussion während der Gamescom. Gibt es da was Neues? Gibt es nichts Neues? Okay, stimmt, das hatte ich nicht so. Also gibt es nichts Neues. Der Daniel Schwert hat da hinterher telefoniert und so immer gesagt, ja, der ist gerade nicht da und ja, wir rufen sie zurück, da hat niemand zurückgerufen und so weiter und so fort. Das ist zwar jetzt Stand gestern, den ich hier gerade erzähle, also ich weiß nicht, ob vielleicht heute noch was passiert ist, aber da ist tatsächlich nicht viel passiert. Wir hatten ja zwei so Fälle, ich weiß gar nicht, ob die andere Sache vielleicht gar nicht über die externe Liste ging, also es gab zweimal sowas, wir wurden da nicht eingeladen. Wir diskutieren dann intern auch drüber, wie beleidigt wir jetzt tun müssen, also ob es unsere Pflicht ist, da zu sagen, hier nee, das einfach anzuprangern, oder ob wir uns nur dann melden, wenn wir tatsächlich auch ganz konkret jemanden hätten, der da wunderbar passen würde, wo uns richtig ärgern und dann den praktisch hinhalten und berichten, ja hier, den hättet ihr haben können auf dem Podium. Also leider nichts Neues. Aber ihr haltet uns da auf dem Laufenden, weil, also ich meine, wenn wir tatsächlich nicht eingeladen worden sind, ist das schon irgendwo eine Frechheit. Ich habe immer nur Angst, dass die Einladung irgendwo in einem Postfach vom Bundesvorstand vergammelt oder so. Das passiert schon mal. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Also das würde ich jetzt fast ausschließen. Der Daniel Schwert kümmert sich drum. Daniel Schwert ist auch immer sehr mitteilungsbedürftig. Das heißt, er wird auf jeden Fall auch was sagen, wenn da was passiert. Jetzt hatte ich hier gerade so einen Knacken. Der Defke, der will, glaube ich, was sagen. Ich höre ihn aber nicht. Hört ihn jemand? Ja, ich will was sagen. Weil der andere Fall tatsächlich mich betraf. Das war eine Podiumsdiskussion beim Landesverband Erneuerbaren Energien. Und da haben wir dann auch angefragt, warum denn das so sei, dass wir da nicht eingeladen sind. Und Ja, dann kommt halt dieses Standardargument, wir sind halt im Bundestag nicht vertreten und der Oliver hat recht, in der letzten AK-Sitzung war es, glaube ich, nicht. Da haben wir mal so kurz angerissen, wie verhalten wir uns denn zu solchen Situationen. Also ich habe für mich beschlossen, ich werde da keinen Aufriss machen, ich werde höflich nachfragen, warum ich nicht eingeladen bin, anbieten, trotzdem zu kommen, aber darüber hinaus werde ich dann nicht irgendwie, kann man alles doof finden, aber letztendlich nützt es ja auch nichts, sich auf den Boden zu schmeißen und Füßen zu strampeln, weil meine Frage wäre an der Stelle, ob man nicht gegebenenfalls darüber nachdenken sollte, solche Fälle zu sammeln und irgendwie im Nachgang zu dokumentieren. Aber ansonsten da auch. Hab ich die Aussetzer oder alle? Nee, ja, auch. Ich hörte ihn auch nicht mehr. Was hat denn gefehlt? Oder wo war Schluss? Ob man das dokumentieren sollte vielleicht, aber sonst, Pünktchen, Pünktchen. Ja, aber ansonsten habe ich halt nicht vor, da irgendwie einen riesigen Aufriss zu machen daraus, dass ich da jetzt nicht eingeladen bin, weil, ja, was willst du da machen? Du kannst im Prinzip nur sagen, so war es, aber... Also ich denke auch mal nochmal freundlich nachfragen, was denn da vielleicht der Grund gewesen ist oder so, kann man immer machen, aber beleidigte Leberwurst... bin ich da auch, aber sehe ich auch mal ein bisschen skeptisch. Ja, es bringt uns ja letztlich auch nicht weiter. Also wenn man da dann eben freundlich bleibt, also mir ist es hier auch schon im Wahlkreis passiert, dass mir 3 Tage von der Veranstaltung dann abgesagt wurde, eben aus demselben Standardargument, was der Kai gerade schon sagte. Bin trotzdem zur Veranstaltung gegangen, durfte dann netterweise in der ersten Reihe sitzen und kam als Erste dran, wenn ich Fragen hatte. Das kam auf jeden Fall bei den Veranstaltern ganz gut an und man lernt die Leute dann vor Ort dann trotzdem noch kennen und zeigt Präsenz. Vielleicht eine Kleinigkeit zu dem Thema nicht eingeladen sein. Wir sind hier im Kreis Borken zu den Podiumsdiskussionen über KAB und ähnliche katholische Geschichten nicht eingeladen worden, wobei dann natürlich in der Podiumsdiskussion oder so nur konservative CDU-Wähler sitzen und wir haben dann eine Mahnwache vor der Tür gemacht und haben dadurch deutlich mehr erreichen können, als wenn wir eingeladen gewesen wären am Podium. Na, bei der Gamescom stehen wir ja sowieso vor der Tür, und zwar nur vor der Tür. Gibt's den Stand der Yuppies nicht? Nee, der wird zu teuer, den können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. What? Also mein Stand war, dass die irgendwie 15.000 Euro für den Stand wollen. Darum geht's doch jetzt die ganze Zeit, oder? Es geht um die Podiumsdiskussion, aber das mit dem Stand stimmt auch. Genau, das sind zweierlei paar Dinge. Wieso kostet der auf einmal 15.000 Euro? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir dabei wären. Ja, weil jetzt wohl, ach, das ist auch so eine Sache, sind wir auch gerade noch dran. Junge Union, die kriegt da wohl aufgrund von Beziehungen einen Stand und wir könnten uns irgendwo wohl einmieten, aber das würde dann halt eben 15.000 Euro kosten und nicht, wie irgendwann mal gesagt wurde, nur 1.700 oder sowas um den Dreh. Da sind wir gerade noch dran, da Informationen zu sammeln, um gegebenenfalls dazu schon was zu schreiben, weil das ist halt echt eine Sache, die geht halt mal gar nicht. Also da würden wir dann auch zu wirksam drauf reagieren dann. Okay. Ich muss gerade mal gucken, halt auch, da ist mein Pad wieder. Gibt es dazu noch Diskussionsbedarf? Sonst würde ich gern weitermachen. Okay. Dann kommen wir zu den Teams. Einmal das Team PM-Lektorat. Da hatten wir in der letzten Woche eine PM geschrieben, dass wir am Aktionstag Stop Watching Us teilnehmen und dass die Landesliste bestätigt worden ist. Und ich habe dem Dummfilm noch eine Vorlage zukommen lassen für die Kreisverbände, für Krypto-Partys, die wir machen. Die habe ich, glaube ich, unsere Landesverbands-PM etwas abgewandelt und habe die dann dem Dummfilm zur Verfügung gestellt, damit die Kreisverbände nicht immer eigene PMs dazu schreiben müssen. Also wer da Bedarf hat, gerne einfach reinschauen. Ich gucke hier das Pad auch noch eben rein. Die Pressemitteilung ist immer sehr gut angekommen. Es war sogar in den Nachrichten der Hinweis mehrfach, dass eben diese Stop-Watching-Us-Dinge stattfinden als Demos und die Piratenpartei dazu eingeladen hat. Ja, den Eindruck kann ich nur bestätigen. Das ist doch schön. Gibt es irgendwelche Fragen zu den PMs? Oder Anmerkungen? Nicht zu diesen, aber es gab 2 Mails auf unserer Liste. Einmal vom Rainer, Da hat er uns irgendein ESGI-Presse-Pad verlinkt mit der Bitte zum Lektorieren. Das war soweit von der ESGI-Presse schon vorbereitet, sodass ich also tatsächlich das dann heute nur nochmal gegengelesen habe. Da ist aber noch eine andere Geschichte gewesen, die habe ich jetzt gerade nicht so ganz im Kopf. Aber als ich auf dieses Pad gegangen bin, war das leer. Hat das irgendjemand auf dem Schirm? Nee, keine Ahnung. Ich hatte die Mail vom Rainer hatte ich auch wohl gesehen. Das andere habe ich jetzt auch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin diese Woche aber sowieso auch einigermaßen gut unter. Von daher kann es wohl sein, dass ich sie einfach übersehen habe. Ja, geht mir leider ganz ähnlich. Meine Mama ist leider ins Krankenhaus gekommen, da ist bei mir im Moment auch ein bisschen Land unter. Gute Besserung. Danke. Ja, ich guck gerade mal, ob ich das finde. Vom Nordpirat, Betreuungsgeld und Datenschutz. Ach, das doch, ja, doch, das ist eine PM, die eigentlich über den Bund rausgehen sollte, da aus irgendwelchen Gründen nicht rausgegangen ist. Da konnte ich mich jetzt aber auch noch nicht weiter drum kümmern, aus eben besagten Gründen. Ja, aber das Ding ist, dass da auch gar nichts drinsteht, nicht irgendein Text. Also unter hier beginnt die PM, steht dieser Text, orientiere dich, also wie man eine PM schreibt und sonst nichts so. Ich glaube, da hat er das falsche Pad rumgeschickt. Da ging es auch eigentlich eher mehr in Richtung Mindestlohn auch. Oder das ist nochmal eine andere Geschichte. Da müsste ich mit ihm dann nochmal telefonieren. Ja, hakst du dann nochmal nach? Weil ich finde das doof, wenn das auf unserer Liste landet und es passiert so nichts. Ja, mache ich. Gut. Sonst irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten ist der Masch jetzt leider nicht da, aber ich möchte trotzdem gerne mal ein Danke sagen an das PM-Team. Wir hatten ja doch diese Woche jetzt zwei PMs und das hat echt richtig schön geklappt. Da möchte ich gerne mal Danke sagen. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Das war echt super. Gibt es sonst irgendwas an anstehenden PMs, was jetzt schon feststeht? Sonst kommen wir da wahrscheinlich gleich bei den Terminen zu. Okay. Darf ich mal eben kurz an, weil wir gerade von den Krypto-Partys gesprochen haben. Also wir gedenken in der Berti was zu machen. 2-3 Termine, wir können da also parallel zu unseren Räumen noch zusätzliche Räume kostenlos bekommen vom Vermieter, die wir jetzt noch in den Ferien irgendwie abhandeln. Und da kam ja auch mal die Idee auf, dass man irgendwie mittelständische Unternehmen einlädt. Also was die Krypto-Partys angeht und auch eine Vortragsreihe, da sind wir auch derzeit dran, da Sachen zu erarbeiten. Der Jens nimmt da gerade auch Kontakt mit der Pico auf. Es sind auch jetzt Vortragsreihen in Bochum und Dortmund noch geplant. Da habe ich heute aber auch schon mit Solzken telefoniert. Also da ist die Wahlkampfkoordination auch aktuell mit im Bilde. Ja, das meinte ich ja. Da sollte jetzt so schnell wie möglich was passieren, weil ganz viele Anwärter sind. Also wir in Duisburg zum Beispiel sind, die Presse ist total hinterher und möchte endlich Termine haben, wann die denn stattfinden. Okay, sobald ihr da irgendwie Termine habt oder so, sagt Bescheid, dass wir dann gucken können, dass wir es dann dementsprechend bewerben können. Genau, also die Termine vor Ort können auch gemacht werden. Es wird jetzt auch zeitnah einen Koordinator geben, der sich speziell dann darum kümmert, dass Referenten vermittelt werden. Referenten gibt es bereits einige, die eingesetzt werden können, aber da kommen jetzt auch zeitnah weitere Informationen. Ja, ich bin ja mit Dumpel, also er wird mich informieren, was unseren Bereich betrifft, ne, dass wir das machen. Was mich noch fragt, ist, können wir irgendwelche Handzettel machen, wie man ganz leicht mit Terminen erweitert, die man am Stand vielleicht verteilen kann, weil ja schon ganz viele draußen stehen und verteilen, dass also auch Bürger davon wissen, wo Krypto-Partys stattfinden. Ob wir da irgendwie was texten könnten oder irgendwas vorfertigen könnten, was die dann nur noch ausfüllen mit Terminen und dann für ihren Stand zu verteilen machen. Schwarz-Weiß, muss ja nicht farbig sein. Ja, einfach machen und gegebenenfalls mit den Kreativen absprechen. Also das ist eher eine Sache für die Kreativen und weniger für die AGÖA. Okay, da versuche ich da mal einen Termin zu kriegen. Einfach mal die Gaga anhauen, genau. Kurz die Info, Gaga ist im Moment ziemlich unter. Wenn was ist, mich bitte ansprechen. Oder so. Dann habe ich dich hiermit angesprochen, geht das? Lass uns gleich nach der ÖA-Sitzung mal sprechen. Okay. Fein. Wer hat da jetzt gerade reingeschrieben, die Piraten schreiben das mit K bei Krypto-Party? Ich. Wir Piraten in NRW schreiben es mit C. Ja, okay. Krypto-Party ist halt die englische Version und mit K halt die deutsche. Wir haben ja hier auch die AGs für die AKs und umgekehrt, das passt schon. Ja, nur die allgemeine Homepage über die Krypto-Partys ist halt eben mit K und da haben sich auch schon viele drüber lustig gemacht. Ja, und wir haben unsere PM deswegen ja auch mit C rausgeschickt und deswegen fände ich dann eigentlich ganz schön, wenn wir dann hier auch bei C bleiben würden. Jo. Aber natürlich. Aber ich weiß, dass es diese Diskussion gibt und ich weiß, dass sich da schon echt viele drüber lustig gemacht haben, dass es mit K geschrieben wird. Und deswegen haben wir uns bei der PM ja auch einfach schon mal dem Bundesstandard widersetzt, wir bösen NRWler wieder, und schreiben es mit C. Wir sind aber auch aufmüpfig, ne? Schlimm. Böse, böse. Okay, sonst noch irgendwas zum Thema PMs? Scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir zum Social Media Team. Treffen hat heute nicht stattgefunden, aber die Vaku war so nett, ein Doodle fertig zu machen zur Terminfindung, weil der Dienstagabend ja anscheinend nicht so optimal war. Ich habe gerade mal reingeschaut, da scheint irgendwie der Mittwochabend jetzt bis jetzt zumindest irgendwie relativ weit vorne zu gehen, aber da sind auch noch nicht alle eingetragen, Vaku, ne? Das hast du nett formuliert. Ich würde sagen, die Beteiligung ist mäßig bis fast nix. Ich habe mich gerade auch erst eingetragen, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Gut, ich meine, es eilt ja nicht. Lassen wir das noch eine Woche laufen. Ich werde noch mal eine naive Erinnerung auf die ML posten nächste Woche und dann gucken wir mal. Das ist ein guter Plan. Okay, Webseite, der Martin ist heute nicht da, ne? Packi auch nicht, dann gibt es auch niemanden, der uns da, glaube ich, jetzt groß berichten könnte. Oder weiß irgendjemand was zum Thema Webseite oder möchte da gerne was sagen? Gibt nichts Neues. Ja, sind leider alle im großen Teil mit anderen Sachen irgendwie zugebombt auch. Bedauerlicherweise. Jo, so wie überall irgendwie, ne? Scheiß Wahlkampf eben. Okay, dann kommen wir zum Krähennest. Da steht jetzt noch gar nichts, da ist der Wutze wahrscheinlich auch gar nicht da, ne? Doch. Doch. Wutze, sonst trägst du doch immer schon ganz viel ein beim Krähennest. Gibt's nichts Neues diese Woche? Ich bin eben gerade erst online gekommen, deshalb habe ich da noch nichts eingetragen. Aber okay, bevor ich es jetzt eintrage. Also, wir waren am Wochenende zur Prism-Demo am Samstag in Bochum. Circa 400 Leute. Videos sind gesichtet, leider noch nicht geschnitten. Aufgrund dessen, dass am Sonntag dann ja das Sommerfest in Bochum war, wo ich auch da war. Ja, und das, was dann das Radio angeht, am Donnerstag letzte Woche, die Geschichte mit der Geheimdienstaffäre in Luxemburg. Also diese Woche nicht allzu viel gewesen. Ach du, hört sich eigentlich jetzt nicht so nach sehr wenig an. Ich habe letzte Woche Dienstag noch eine Aufnahme mit Sasa und Andreas gemacht zur Vorstellung der Wahlplakate und das muss ich jetzt auch noch einfach mal schneiden, wenn ich Zeit finde. Und ansonsten war ich abgelenkt von der Demo, weil da war einiges zu tun. Ich muss jetzt 2 Tage auch nicht was zum Arbeiten noch nachholen. Was geht es jetzt wieder los? Okay, danke schön schon mal an euch. Wir hatten ja letzte Woche den Aufruf gemacht, irgendwie auch nochmal über das Krähennest. Hat es da irgendwelche Rückmeldungen dazu gegeben an euch oder so? Auch nicht, ne? Nee, hattest du das denn nur nochmal verlinkt rausgeschickt? Weil bei dem, hatte ich direkt hinterher geschickt. Oh, dann muss ich da nochmal gucken. muss ich das nochmal rausschicken oder so? Wäre ja schön, wenn sich vielleicht doch noch der eine oder andere finden würde. Ja, sowas können wir ruhig öfters rausschicken. Also PMs vertont keiner momentan, ne? Das ist echt schade. Aber gut, wenn die Leute alle unter sind, geht's halt nicht. Die Claudia hatte sich angeboten zu helfen. Da müssen wir dann nochmal gucken, dass wir die an die Arbeit kriegen. Die muss dann halt auch noch die Private Feed Liste und sowas, die eigentlich schon kriegen. Aber da wollte sie sich bei Tobi noch melden, dass er das fertig macht. Und Claudia Buchspiel, oder? Nein, Claudia Verwaltung. Ah, okay. Cool. Okay, gibt's irgendwelche Fragen an die Krähennestler? Nur so nebenbei erwähnt, ans Krähennest war ja auch die Anfrage gegangen, das Wahlprogramm zu vertonen. Der Kaimi und ich vom Krähennest haben da einen Teil übernommen und wir konnten den Grumpy noch gewinnen. Das Ding ist also jetzt im Prinzip fertig vertont, wird jetzt zusammengeschnitten und ist dann für uns im Krähennest erledigt. Ja, danke da an euch. Okay, dann kommen wir zum Nebelhorn. Wozu magst du da auch kurz erzählen? Ja, wie gesagt, also Donnerstag war ja die Diskussionsrunde Geheimdienstaffäre in Luxemburg mit der AG Netzpolitik, wo die, Moment, wer war da? Genau, wo die, der Jerry Weyer von der Piratenpartei Luxemburg da war, Markus Komper war mit dabei, der Monopol, der Dirk war mit dabei und die haben dort im Grunde genommen einfach mal diese ganze Affäre aufgezeigt, wie es dazu gekommen ist, die ganze Geschichte, und war ziemlich spannend im Übrigen, ist wirklich zu empfehlen, wie lange vorher oder wie viele Jahre sich sowas hinzieht, und es war ja jetzt im Grunde genommen auch der Grund der Rücktritt für den, Bundespräsidenten da in Luxemburg und die angekündigten Neuwahlen im Herbst. Ja, und jetzt am Donnerstag ist die nächste Geschichte von der AG-Netzpolitik, also die sind momentan ziemlich aktiv. Kann man das irgendwo hören, wenn man das nicht so weiß? Also ich meine, wird das irgendwo angekündigt? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, wo das angekündigt wird. Das macht die AG Netzpolitik wohl. Müsste ich aber nochmal rumfragen. Dann frag lieber, das ist meine Erfahrung dabei. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass es relativ wenig angekündigt wird. Also ich bin da auch relativ zufällig vor 2 oder 3 Wochen drüber gestolpert, dass sie das machen. Ist eigentlich auch schade, weil die haben echt interessante Diskussionen. Na gut, ich werde mich da mal drum kümmern. Mal gucken, was die da noch so an Input haben. Dankeschön. Gut, dann haben wir als nächstes den Kompass drinstehen. Ist da jemand, der erzählen mag? Ja, das Heft 213.3 mit dem Fracking- und Grundrechteabbau soll in 2 Wochen in Druck gehen. AG-Sonderheft ist ausgeliefert. Die Einzelbesteller haben sie alle. Das NSA-Prismen-Sonderheft wird Ende August ausgeliefert, ist gerade in Produktion, Titelthemen schweben durch den Raum. Da wird natürlich eine große Stückzahl empfohlen, plus ja, zwischen 250.000 und 1 Million. Das klingt ordentlich. Jo. Ja, jo. Empfehlung ist eine Sache, ob es bestellt wird, ist eine andere Sache. Ne? Ja gut, das ist Sache des Vorstands, wie viel da letztendlich bestellt wird. Ja, das soll ja bundesweit verteilt werden, ne? Okay, ansonsten hast du das alles auch schon ins Bett reingeschrieben, ne? Ja, im Protokoll steht es drin, hat der Stefan schon vorher eingetragen. Das ist fein. Gibt es irgendwelche Fragen zum Kompass? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir schon zum Team Monitoring Termin Scouting. Da muss ich jetzt mal fragen, inwieweit das Team überhaupt jetzt schon wirklich mit der Arbeit anfangen konnte. Also ich bin da ja zwar mit bei, aber ich habe da bis jetzt noch nichts an neuen Terminen großartig rausgefunden. Kurz zwischenrein, Andrea, Chat, kannst du mal bitte? Jetzt frage ich einfach mal so, hast du denn vielleicht mal versucht, einen Termin anzustoßen? Bitte? Einen Termin anstoßen? Wobei? Nee, ich glaube, das ist noch nicht mal ein Team. Ja, wäre vielleicht schon mal ganz sinnlich, wenn die Leute, die sich damit darum kümmern wollen, sich mal einmal besprechen. Also ich fände es halt echt ganz schön, oder wir fänden es ganz praktisch auch. Ich glaube, der Wahlkampfkoordination würde das helfen, wenn einfach ein, ja, böse Google, aber ein Google-Kalender angelegt wird, der halt auch mobil abrufbar ist und wo einfach alle sämtlichen Termine, die einem so über den Weg laufen, reingepackt werden. Also das würde uns wirklich erheblich die Arbeit erleichtern. Irgendwelche Termine im Pad oder im Wiki sind zwar schön und gut, aber mobil kaum nutzbar. Ja, aus wem besteht denn das Team eigentlich dann noch? Britta, hast du das auf dem Schirm? Muss ich eben nachgucken, dauert einen kleinen Moment. Danke dir. Ich glaube, der Harald hatte sich da mal eingetragen, oder? Und ich hatte mich da, glaube ich, auch eingetragen. Ja. Ah, cool. Ja, würdet ihr das denn hinkriegen? Also wirklich, es reicht so ein ganz einfacher Google-Kalender, wo eben dann eventuell ich dann auch noch schreibenden Zugriff drauf kriege und jemand aus der Wahlkampfkoordination, dass wir das halt dann zusammen zu fünf damit Terminen befüllen und jeder, der einen lesenden Zugriff haben möchte, der kann ihn dann bekommen. Also ich habe noch nie einen Google-Kalender gemacht. Ich finde Google ja auch ein bisschen böse. Davon mal abgesehen, gibt es ja schon zum Beispiel einen Berti-Kalender. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, ob wir das nicht dann alles ein bisschen zu sehr doppelt machen. Ja, das hatte ich ja auch schon mal angestoßen. Ich finde auch, dass wenn zu viele Sachen überall verbreitet sind, wenn man gerade mit seinem Handy oder seinem Pad, wenn es ein kleines ist, unterwegs ist und dann auch noch 5 verschiedene Stellen abklappern muss, um irgendwie Informationen zu sammeln, das halte ich dann doch für etwas kontraproduktiv. Ja, der Berti-Kalender, den kann wirklich jeder bedienen. Jeder kann da was eintragen. Das ist optimal. Ja, also man braucht da wirklich keine Wiki-Kenntnis, da ist ein Formular und dann trägt man das da ein. Und jetzt würde ich vorschlagen, bis zum 22. September nutzen wir den und tragen da alles ein, anstatt das doppelt und dreifach zu machen. Ja, wichtig ist nur für mich, dass er mobil abrufbar ist. Ist das da möglich? Du kommst doch auf... Ich arbeite dran. Ja, Moment, aber sie kommt doch auf eine Wiki-Seite mobil, oder nicht? Ja, aber das ist ja Fusselarbeit. Ich muss irgendwas haben, was in meinen Kalender integriert ist. Ne, dass ich da wirklich nur noch, ich habe, klick den Tag an, sehe dann, kann meine Termine abrufen, kann die Bundespressetermine, worauf ich schon Kalenderzugriff habe, abrufen und kann dann halt eben auch unsere NRW-Termine abrufen. Also ich arbeite nur mit Google Kalender, weil ich da auch 3-4 Stück übereinander legen kann. Und jetzt habe ich natürlich Android. Weiß ich nicht, wie das bei iOS ist, ob man da das genauso gut abrufen kann. Aber ich muss sagen, da ist der Google am geilsten. Da hat man sogar eine Monatsübersicht. Weiß ich nicht. Also wäre jetzt so mal meine Stimme für Google Kalender. Ja, also wie gesagt, letztendlich ist mir das Tool egal. Ich habe halt eben auch Google jetzt gerade in den Raum geschmissen, weil ich da halt auch im Moment alle Kalender drüber habe. Aber letztendlich ist mir das völlig Humpe. Hauptsache, ich kann es halt in meinen Kalender integrieren und es kann damit synchronisiert werden. Okay, ich würde jetzt aber bitte einmal an dieser Stelle diese Diskussion unterbrechen und würde vorschlagen, dass bitte das Team Monitoring Termin Scouting ein Treffen veranstaltet, weil genau solche Diskussionen wollten wir in der Sitzung an sich eigentlich jetzt nicht unbedingt haben. Dass sich da das Team einfach bespricht, was am sinnvollsten ist. Sasa und ich würden da sicherlich gerne dazukommen, denke ich. Und das Team besteht aus den Leuten, die sich gerade schon gemeldet hatten, also Andi, Harald und Vaku. Und dann würde ich sagen, dann fände ich das ganz schön, wenn wir das innerhalb des Teams dann abklären, wie man das handhaben könnte und möchte und wie es am praktikabelsten ist. Ja, ich fände es nur ganz gut, wenn sich da auch dann einer meldet, der sich um die Orga für das Treffen kümmert. Das wäre ganz cool. Und ich möchte darum bitten, dass Yoshi-Bär auch daran teilnehmen. Bitte? Könnte Yoshi-Bär auch daran teilnehmen? Ja, unbedingt. Ja. Na klar, sicher. Wenn ihr mich rechtzeitig informiert, gerne. Yoshi-Bär, liest du die AGÖ-Mailingliste? Nee, ich glaube, die lese ich noch nicht. Okay, und Britta, Capitanio, du oder ihr in der Berti? Ja, sicherlich liest das irgendjemand. Alles da. Ich mache einen Doodle und kümmere mich um den Termin, schicke das über die AGÖ-AML und explizit nochmal an Yoshi Bär. Fantastisch. Danke dir, Vaku. Jo. Danke sehr. Okay, dann Orga-Team, Termin-Controlling. Da habe ich jetzt zuletzt noch gar nicht ins Pad reingeguckt, wie es da im Moment so läuft. Da läuft nicht viel im Moment. Das würde ich ganz gerne wieder auffrischen, beleben lassen, dass diese beiden Pads genutzt werden, damit wir auch so ein bisschen einen Überblick über die Dinge haben, die so in der Presse laufen, zumindest das, was online dann auch gespiegelt wird. Also das, was über Google Alarm kommt, steht ja auf dem Pressespiegel immer relativ tagesaktuell. Ja gut, Google Alerts hat jetzt aber auch nicht alles, also häufig findet man die Dinge dann mal zufällig, irgendwie über Twitter, dass ein Link rumgeht oder sonst irgendwie was. Wenn es da was gibt, bitte einfach in die Pads eintragen. Also in das tagesaktuelle Pad und am Tagesende werden die dann übertragen ins Archivpad, zumindest die relevanten, die man länger auf dem Schirm haben sollte. Da auch ruhig eine Konkurrenzsache. Also nicht nur, was jetzt Piraten betrifft, sondern auch, was die anderen Parteien betrifft, was eventuell lesenswert ist und wichtig für uns sein könnte. Wobei ich da nochmal, ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber hatten wir da nicht irgendwie letzte oder vorletzte Woche mal gesagt, dass dieses Archivpad im Prinzip doppelt gemoppelt ist, wenn wir das schon noch das, wie heißt es jetzt, Verbindungsstörung, diesen Pressespiegel da im Wiki haben? Ja, da steht ja eben nicht alles drin. Also es gibt halt schon so manchmal, das wird nicht viel sein, das werden immer nur vereinzelte Sachen sein. Zum Beispiel irgendwelche Phoenix-Umfragen, die dann laufen oder sonst irgendwie was. Also das meinte ich jetzt auch gar nicht. Ich meinte nur, du hattest gerade gesagt, wir haben tagesaktuelles Pad, das soll dann abends dann gelöscht werden im Prinzip und ins Archivpad übertragen werden. Ich würde vorschlagen, dass man es dann nicht ins Archivpad überträgt, sondern einfach in den Pressespiegel überträgt. Ja, okay. Dann hat man sich nämlich wenigstens den Schritt gespart, das dann irgendwann aus dem Archiv dann noch wieder ins Presse, in den Pressespiegel zu übertragen, was dann ja doch irgendwie recht unnötig ist. Ja, das stimmt wohl. Wäre das so okay für alle? Also vor allem die, die es betrifft und die damit arbeiten? Okay, ich trage es mal kurz auch so ins Protokoll ein, damit wir es für nächste Woche auch auf dem Schirm haben. Vielleicht mag ja jemand schon mal so lange weitermachen. Ja, ich kann ja sonst vielleicht einfach mal weitermachen. Nächster Punkt ist Kandidatenbetreuung Listenkandidaten. Da ist jetzt eine Zitatsammlung der Listenkandidaten. Da, ich muss mal gerade eben kurz selbst öffnen. Einen Moment. Ah, genau, da sind die Texte, die uns einzelne Kandidaten schon geliefert haben, die teilweise auch schon veröffentlicht wurden. Das müssen wir jetzt gerade nochmal aktualisieren. Der Jens hat ja nochmal eine Aktualisierung geschickt, wo wir jetzt aber auch von allen anderen Kandidaten da noch Vorabzitate zu gewissen Dingen anfordern. Dazu werde ich Freitag dann auch nochmal, die treffen sich Freitag hier in Münster, da nochmal mit denen dann drüber sprechen. Wollte gerade irgendwer was sagen, hat das über mir so geknackt? Ich war gerade im Pad. Kann sein, dass ich das war, weil ich gerade meine Sprechentaste genutzt habe zum Schreiben. Ach so. Okay, sonst gibt es bei dem Punkt nichts Neues. Sasa, ich habe eine Frage. Ja, und, gerne. Und zwar weiß ich jetzt gerade nicht, wo das verlinkt wurde. Ich glaube, über die Mailingliste von der Berti, dass es jetzt noch so ein bundesweites Wahlkampfportal gibt. Und ich war da heute mal kurz drauf, also für die Direktkandidaten. Ich glaube, dass da noch lange nicht alle Direktkandidaten drin sind aus Nordrhein-Westfalen. Meinst du das Piraten zur Wahl-Dings? Da stehen ja zwei im Moment rum. Also das ist jetzt, was offiziell auch vom Bund vorgestellt wurde. Also ich hatte die Direktkandidaten da eingetragen und das waren alle die im Wiki standen, habe ich auch übertragen. Ob die jetzt alle auch im Portal sind, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich habe die zumindest alle übertragen in das Pad für das Portal. Ich meine, der Link, der jetzt rumging, hieß Wahlkampfblock oder so. Britta, weißt du das, Capitano? Meinst du den Listenkandidaten-Wahlkampfblock von Markus Kompa? Nee, eben nicht. Für die Direktkandidaten, bundesweit. Also ich kann auch nur dir dasselbe sagen. Ich habe auch gesehen, dass da jede Menge fehlen. Also das, was ich gesehen habe, wenn wir vom gleichen sprechen. Habt ihr denn da irgendwie einen Link oder so dazu, zu dem Blog? Weil ich kenne eigentlich auch sonst nur piratenzurwahl.de. Ja, es gibt jetzt für die NRW-Direktkandidaten gibt auch noch einen Blog. Ich weiß gar nicht, sind da bundesweit die Direktkandidaten? Nee, das war dann nur für NRW. Nein. Es gibt ein bundesweites Ding und das heißt, glaube ich, auch einfach wahlkampfblog.de oder so. Scheiße, ja, nee, aber den Link finde ich jetzt nicht. Britta, hast du den noch irgendwo? Nee, genauso. Ich hätte jetzt gedacht, dass du es im Parat hast, aber du hast völlig recht. Machen wir es einfach auf die... aufs Protokoll fürs nächste Mal und dann haben wir es, besprechen das nochmal. Ja, oder einfach über die Mailingliste schicken, wenn ihr sobald ihr den Link habt. Jo. Ich suche das gerade, ich habe den gleich. Ich habe nämlich heute reingeguckt. Ah, super. Okay, machen wir sonst erstmal weiter, oder? Ja, ich suche nur. Okay. Ja, ich konnte jetzt da die letzten Male nicht so ganz dabei sein, weil entweder ein Termin war oder mein liebes Internet nicht funktionierte. Deswegen würde ich euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich so die letzten Wochen gemacht habe. Ich war unter anderem beim Sommerempfang von Sat.1 in Düsseldorf. Da konnte man einige Kontakte knüpfen, woraus dann auch wiederum Berichte entstanden sind. Also ich habe da halt eben Journalisten vom WDR, von Sat.1 und ProSieben kennengelernt, einige Print-Journalisten von der Welt, Süddeutsche war da, Bild-Zeitung war anwesend. Also das war einfach mal ganz gut, um Kontakte zu knüpfen. Daraus ist dann auch unter anderem der Sat.1 NRW-Bericht Mitgliedsantrag Edward Snowden entstanden, der in den 17:30 News dann kam. Dann gab es ein Interviewtermin mit Udo Vetter bei Antenne Düsseldorf, wo ich ihn begleitet habe. Die Deutsche Welle TV berichtete über die Krypto-Partys und ist derzeit dabei, ein Porträt von Marina Weißband auch als Piratin zu erstellen. Da gab es dann auch Interviewtermine, die waren jetzt sowohl bei der Krypto-Party als auch bei der Demo am 27.07. da. Dann gab es ein WDR-Radio-Interview zu den Krypto-Partys. Das Funkhaus Europa hat berichtet. Dann gibt es derzeit eine ZDF-Anfrage von Volle Kanne bezüglich außergewöhnlicher Werbemittel. Da habe ich heute über Twitter ein bisschen die Werbetrommel gerührt und nach witzigen Werbemitteln von uns gefragt. Da kriege ich jetzt aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands, das ist echt total großartig, diverse Werbemittel zugeschickt, von Bierdeckel über Positionspapiere, natürlich auch Kugelschreiber. Es wird derzeit noch eine Krypto-Party-CD erstellt, die ist noch in der Produktion, da hoffe ich, dass die noch rechtzeitig kommt. Das ging alles relativ fix. Dazu werde ich auch wahrscheinlich direkt zum ZDF dann mal, also da bin ich gerade noch im Austausch mit dem Redakteur, um das dann direkt zu übergeben oder gegebenenfalls auch einen Kandidaten unterzubringen, der die Werbemittel dann selber vorstellt. Wollte gerade irgendwer was sagen? Nee, okay, hat nur bei mir so gerasselt. Hatte ich eine Anfrage reingekriegt von NRW Vision zu der Politik-Talkshow Nachgehakt. Da wird jetzt Jens Seitenbusch am 8. August teilnehmen. Das ist ein Live-Auftritt. Anssonsten allgemeiner Kontaktaufbau auch zur Bundespresse. Habe mit Journalisten vom ZDF telefoniert, habe Ende dieser Woche einen Telefontermin mit der Hauptstadtkorrespondentin der ARD. Journalisten von Welt, Süddeutsche, Spiegel Online, WAZ, Sat.1, WDR gesprochen. Schwulissimo hatte ich mit telefoniert, das ist ein bundesweites Schwulmagazin. Dort wird jetzt ein Interview mit Ali stattfinden. Dann habe ich noch einen Artikel für die Flaschenpost zu den NRW Stopwatching Ass-Demos geschrieben. Da weiß ich derzeit noch nicht genau, wann das erscheint. Ansonsten Gespräche mit der Fraktionspressestelle, also mit Ingo hatte ich mich ein paar Mal getroffen. Wir hatten jetzt überlegt, wie man zukünftig bei manchen Dingen auch zusammenarbeiten kann. Die Pressebetreuung diverser Veranstaltungen. Das mal so als Bericht von mir. Jo, kann sich sehen lassen. Danke dafür. Gerne. Gibt es da irgendwelche Fragen zu? Nö, aber der Andi hat den Link gefunden, der steht jetzt im Bett. Ah, cool, ich suche nämlich auch gerade noch danach. Ah, super. Ah, der Piraten zur Wahl, ja. Ja, doch, der, den meinte ich auch, den hat jetzt ja auch die Bundespresse beworben. Das ist aber auch der, den du meintest, Vaku oder Ritter? Ja, das ist der. Unter Kandidaten sind dann wahrscheinlich auch die Direktkandidaten, ne? Also ich stehe drin, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Ja, und wo sagt ihr, fehlen Kandidaten? Ja, ich stehe auch drin. Gut, wie viele Direktkandidaten haben wir in NRW? 62. Ja. Okay, ich würde jetzt mal über den Daumen schätzen, dass da 40, 45 drin sind, mehr nicht. Man kann sich irgendwo auch die Liste darstellen, dauert auch ein bisschen, bis ich das gefunden hatte, aber ja, es geht. Steht oben rechts über Direktkandidaten. Ja. Ja, sieht aber schon nach einer Menge aus. Müsste ich gleich mal durchzählen, wie viele es tatsächlich sind. Aber gut, muss jetzt auch nicht unbedingt in dieser Sitzung sein. Okay, wenn nichts dagegen spricht, würde ich dann ganz gerne zu den Terminen kommen. Der Juli ist ja quasi vorbei, dann geht es direkt weiter dann mit dem August. Da ist am 2. August um 19 Uhr der Ausgehtag. Das ist ja das Unterschriftensammeln für den bundesweiten Volksentscheid. Da war ja letzte Woche schon drüber gesprochen worden. Also ich würde jetzt, also eine PM oder so, denke ich, ist da ja nicht sinnvoll, hatten wir ja letzte Woche ja schon gesagt, dass wir es nur vielleicht Social Media mäßig so mit begleiten, ne? Ja, ich habe jetzt nochmal reingeschrieben, Ansprechpartner Paki, weil ich weiß jetzt nicht, das ist eigentlich noch nicht wirklich kommuniziert worden, also es sei denn über Facebook oder Twitter, kriege ich ja nicht mit, aber ansonsten nicht, ob das überhaupt so stattfindet. Okay, also das frage ich da bei Paki nochmal nach. Wenn es stattfindet, könnte man vielleicht im Nachhinein einfach mal einen netten Blogbeitrag dazu schreiben, wie das so war, als wir uns in der Altstadt unter die Bürger gemischt haben. Ja, das klingt gut. Ja, das fände ich sowieso ganz schön, wenn wir es schaffen würden, wenn so Veranstaltungswochenenden sind, danach nochmal drüber zu berichten. Ich werde mit dem Michael Renner von der Flaschenpost auch nochmal sprechen, wann da jetzt genau Erscheinungstermin ist, dass wir sonst eventuell den Artikel auch als Blogpost auf die NRW-Homepage setzen können für die Stopwatching aus Demos. Gibt's dazu auch irgendwas auf Totals? Denn wir haben am Freitag gerade einen Stammtisch, respektive ein PDF, was man sich ausdrucken kann. Entschuldigung, ich war jetzt halt kurz abwesend. Was war die Frage? Magst du die Frage noch einmal kurz wiederholen, bitte? ob es dazu irgendein PDF oder sowas gibt, das man sich ausdrucken kann. Wir haben nämlich am Freitag gerade Stammtisch. Zu diesem Spaziergang? Oder meinst du eher für die Unterschriftensammlung selber? Ja, sowohl als auch. Ja, so Terminankündigungen kann man ja immer irgendwie sich selber bauen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was Großes da jetzt gibt. Ja, vielleicht gibt es aber so Vorlagen für die Unterschriften. Das ist das Wichtigste. Meine PM, die ist sowieso schon draußen. Also zu spät, um jetzt das noch da reinzumachen. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendeinen Link gibt oder irgendein PDF oder so, aber ich kann da gerne bei Paki mal nachfragen. Okay, 3.8. steht nochmal drin, der bundesweite ÖPNV-Aktionstag in Bremen, teilweise auch aus NRW heraus organisiert. Das war mehr so als Info gedacht. Dann am 3.8. noch die Soester-Fehde. Infostand und anschließendes politisches Grillen. Sasa, hast du reingeschrieben? Ne? Magst du kurz was dazu sagen? Genau, das hatte ich reingeschrieben. Ich hatte eigentlich auch den Fitz oder Sommer gebeten oder gefragt, ob sie spontan Zeit hätten, hier in die Sitzung zu kommen. Das klappt leider nicht. Ich werde wohl morgen mit einem von dem telefonieren. Die Soester Fehde ist halt ein Mittelaltermarkt. Da ist in einer historischen Altstadt Soest alles voll mit Mittelaltermenschen. Und da werden die Soester auf jeden Fall einen Infostand haben. Die brauchen da auf jeden Fall auch noch dringend Unterstützung. Das ist halt auch im Moment so eine Region, ja, wo sehr, sehr, sehr, sehr wenig Aktive sind. Anschließend soll noch ein politisches Grillen an der Kaserne stattfinden. Einzelheiten weiß ich dazu derzeit aber noch nicht. Da werde ich noch mit Sandra und Fitz sprechen und das gegebenenfalls nochmal rumschicken, dass wir dazu dann bis zum Donnerstag dann eventuell eine PM zu rausschicken, weil das ist auch die einzige größere Veranstaltung in NRW ist, zumindest die ich jetzt auf dem Schirm habe. Ja, meinst du tatsächlich eine Landesverbands-PM dazu? Ja, doch, finde ich ganz schick. Also wenn das halt mit dem politischen Grillen so klappt, wie wir uns das im Vorfeld mal überlegt hatten und so ein bisschen rumgesponnen haben, ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Sache für die Bürger und damit unterstützen wir vielleicht auch mal so ein bisschen noch die schwächeren Regionen. Das können wir jetzt natürlich nicht bei allen machen, aber wenn das jetzt halt doch dann wirklich auch was Größeres wird, nicht nur Infostand, sondern auch dieses politische Grillen, dann denke ich schon, dass das ein Nachrichtenwert für uns ist. Das klingt jetzt immer noch so, wenn, wann entscheidet sich das? Wie gesagt, ich spreche morgen mit Sandra oder dem Fitz. Okay, weil wenn das am 3. sein soll, dann müssen wir da schon relativ zügig eine Info haben, damit da eine Bekanntmachung überhaupt auch noch Sinn macht. Genau, das habe ich ja gerade gesagt, ne, dass wir bis Donnerstag dann spätestens was rausschicken müssten. Morgen weiß ich mehr. Okay. Schickst du dann eine Info über die Liste? Genau. Danke. Magst du dazu noch kurz was ins Bett reinschreiben, damit wir so ein bisschen wissen, worum es geht? Hast du da vielleicht auch noch einen Link oder sowas zu? Ja, mache ich. Ja, zu Soester Fehde habe ich. Also wenn ihr auch so auf Mittelalter habt und selber auch Kostüme habt, ne, dann kommt alle mal schön am Samstag nach Soest. Okay, dann sind wir am 12.8. Echt, ist dazwischen gar nichts? Ist ja lang. 12.8. um 10 Uhr in Leverkusen von der Diakonie. Aber ich glaube, das war eine Podiumsdiskussion, ne? Die hatten wir von letzter Woche noch drin. Ja, dazwischen wird mit Sicherheit auch noch was kommen, weil wir jetzt ja mit der Vortragsreihe Krypto-Party oder Überwachung an sich dran sind. Da sind Termine auch eventuell dann schon für nächste Woche angedacht. Okay, den Termin vom 12.8., wenn niemand was dagegen hat, würde ich dann auch rausnehmen, weil die Info hatten wir letzte Woche schon einmal gegeben, dass da am 12. die Podiumsdiskussion ist. Dann denke ich, reicht das auch aus, oder? Jupp. Ansonsten, der Bus ist ja unterwegs und am 9.8., ich weiß nicht, ob der Bus dann dort sein wird, im Plan steht's drin, ist ja noch der Wahlkampfauftakt Koblenz. Das ist zwar nicht NRW, aber nur so als Hinweis hier, dass dort sicherlich auch einige NRW-Piraten da sind. Ich bin da. Okay. Tragt ihr das alles fein ein so? Ja, ich trage das aber. Dankeschön. Okay, hat sonst noch irgendjemand einen Termin auf dem Schirm, der noch relevant ist für uns? Scheint so nicht zu sein. Dann haben wir am 21. bis 25. die Gamescom, die ja leider jetzt nicht mehr so spannend ist für uns. Da wird aber sicherlich fleißig geflyert werden, auch ohne Stand. Ja gut, müssen wir jetzt heute auch noch nicht unbedingt drüber sprechen, was wir jetzt damit machen. Generell eine PM oder so davor zu machen, wenn wir dann nicht mal einen Stand haben werden, wird sich so nicht lohnen. Was ist denn aus der PM geworden? Sasa, weißt du da was zu, die eigentlich geplant war, als es hieß, dass wir nicht eingeladen sind oder dass wir keinen Stand bekommen, so? Nee, noch nicht. Da werde ich auch morgen versuchen, die Forschungstorte zu erreichen. Aber Sasa, wo du jetzt gerade hier bist, was die Gamescom angeht. Es gibt einige Listenkandidaten, die Interesse haben, auf der Gamescom zu sein. Gut, ohne Stand ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber könntest du da irgendwie proaktiv rangehen und dass wir da einfach die Medien dann dabei haben, wenn die mal über die Messe laufen oder so? Ja, muss man mal gucken, ob das an sich interessant ist. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, ich werde da morgen mit der Forschungsleute nochmal drüber sprechen, weil die seitens der Fraktion da auch noch mit dran sind. Ja, das ist alles im Moment in Klärung, wie man da noch gegebenenfalls in der Halle auch was unterbringen kann. Eine Einladung zum Presserundgang gab es. Zumindest an die Fraktion. Die kann man sicherlich auch weiterreichen. Ich suche die mal gerade raus, vielleicht, wenn sich jemand für den Text interessiert. Oh ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, das wäre super, weil ich glaube, von den Positionen haben wir da auf jeden Fall mehr zu sagen als die Altparteien. Ha, wobei ich gerade nicht weiß, ob die postalisch oder per E-Mail kam. Ich bin sonst demnächst bestimmt auch mal wieder bei euch im Landtag. Vielleicht kannst du mir die dann ja irgendwie zukommen lassen oder so. Guck mal deine Telegramme. Was? Okay, nächster Termin ist der 24.8. Stop Watching Us Demo in Dortmund. Ist das eine Stop Watching Us Demo oder eine Prism Demo? Das ist doch eigentlich fast Peng. Also nur Prism ist doch jetzt eigentlich keine Demo mehr, oder? Naja, also. Ich habe eigentlich beides gemacht in Bochum. Ich habe über beides drüber geschrieben. Bitte? In Bochum habe ich einfach beides drüber geschrieben. Auf Facebook heißt das IDP13. Nein. Der IDP, der ist am 31.8. und eine Woche vorher kann man das nicht machen, aber das Ganze unter Stop Watching Us laufen zu lassen, ist eigentlich eine kluge Idee. Da muss man eigentlich nur mit dem Florian Wächter mal reden. Ja, auf Facebook heißt es aber tatsächlich, wenn ihr mal den Link öffnet, Internationaler Tag der Privatsphäre, Samstag, 24. August. Ich war da auch etwas überrascht, als ich das heute gesehen habe. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, ob die Dortmunder das tatsächlich an dem Tag machen wollen, aber das sieht ganz danach aus. Die wollen das an dem Tag machen, weil am 31.08. bei denen die Nazis aufmarschieren und sie keine Demo genehmigt kriegen. Genau, die konnten das gar nicht anders machen, dem blieb nichts anderes übrig. Nee, das ist ja auch alles ganz okay, aber das IP ist halt so ein internationales Ding und dafür gibt es ein festes Datum. Wenn man das jetzt genau eine Woche macht, kann man das eigentlich nicht unter dem Namen laufen lassen. Ich darf dich darauf aufmerksam machen, dass es mittlerweile der dritte IDP-13 dieses Jahr ist. Ja, ich weiß, aber die sind halt trotzdem Termin festgelegt. Ja, aber das ist ja, bleibt ja auch denen überlassen, wie sie letztendlich die Demo nennen. Also ich sehe das jetzt da nicht so kritisch. Nee, ist nicht denen überlassen, weil das ist ein Aktionsbündnis. Und da können wir schlecht dann in Dortmund sagen, ach ja, wir machen unser IDP schon mal eine Woche vorher. Das riecht generell schon mal immer gerne wieder nach Ärger und das würde ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Ja, aber wie heißt die Demo jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Auf Facebook ist es eine IDP-Demo und die ist eine Woche vor dem eigentlich angesetzten IDP. Da das IDP, soweit ich weiß, von den Anons kommt und da die Dortmunder Anons bei sind, ist das wahrscheinlich mit denen abgesprochen, denke ich mal. Da würde ich einfach mal die Nadja fragen. Kannst du das übernehmen, Bernd? Weil ich fände es echt schade, wenn wir wegen sowas irgendwie Knatsch mit den anderen kriegen. Das fände ich echt blöd. Jojo, mache ich. Danke dir. Ja gut, dann müssen wir natürlich überlegen, wie wir das dann am besten irgendwie verkaspern, wenn die eine Woche vorher schon anfangen und der eigentliche IDP aber erst dann am 31. ist, müssen wir uns dann noch überlegen. Aber das müssen wir auch nicht unbedingt heute machen. Ich fände das ja total toll, wenn die Essen am 31. was machen würden. Ja, das habe ich mir auch überlegt. So, wo im Ruhrpott wäre was, wo man was Großes machen könnte, da bin ich auch auf Essen irgendwie gekommen. Wobei, noch cooler wäre das natürlich, wenn der Organisator der Demo da irgendjemand Überparteiliches wäre, weil das hat in Köln zum Beispiel sehr gut funktioniert. Ja, in Münster werden wir da wohl auch wieder was machen, das auch wieder mit dem Bündnis vom letzten Mal. Weiß jemand, ob es in Essen Gaspace gibt? Boah, keine Ahnung. Passe. Such mal gerade, weil dann haue ich den Florian Wächter darauf an, den doch mal anzuschreiben, ob die da nicht eine Demo organisieren wollen. Okay, dann würde ich sagen, klären wir das, was offen ist, bis nächste Woche und überlegen uns dann, wie wir es machen mit dem IDP. Oder gibt es da jemanden, der jetzt akut dazu noch was sagen möchte? Das scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir schon in den September. Wobei ich den, das steht da auch schon oben drüber, wobei ich da sagen würde, das hat eigentlich alles noch Zeit, dass wir das nächste Mal oder übers nächste Mal besprechen. Da jetzt schon diesen Kopf drüber zu zerbrechen, macht, glaube ich, noch nicht so viel Sinn. Da kommen auch mit Sicherheit noch ein paar Termine zu. Da gehe ich auch von aus. Nur weil ich es jetzt gerade so im Pad stehen sehe, gibt es eigentlich schon irgendwelche Infos zu einer Wahlparty? Ist da schon irgendwas in Arbeit? Ja, da ist auf jeden Fall. Macht ruhig dumm. Ja, ich weiß, warst du auch bei den Mails mit drin? Keine Ahnung. Also die Vaku sollte eigentlich reden, weil die ist da, die am meisten dazu weiß. Jo. Die telefoniert wohl gerade. Ja, also die Vaku hat ein paar Läden angefragt, unter anderem das Zack. Das ist auch frei, die hat das erstmal geblockt. Anderen Laden hat sie angefragt, der ist nicht frei und es sieht alles sehr nach Zack aus und der Preis ist irgendwie, ja, da kann sie was zu sagen. Ich habe irgendwas von 700 Euro gelesen. Darf ich mal ganz kurz, die Vaku hat das auch schon zusagen können, weil Paki schon zugestimmt hat. Also es steht fest, dass wir das Zack machen. Genau, ich wollte gerade auch sagen, das steht fest, dass Zack die Ballparty stattfindet. Das ist ja schön. Das ist ja gar nicht so einfach zu bekommen, so kurzfristig, aber nett. Ja! Dann trage ich das doch mal glatt so ins Pad ein, wa? Fein! Ja, und dann kann sich jeder noch was dazu einfallen lassen, was wir noch alles da machen. Feiern, uns betrinken, ganz fürchterlich. Gibt es in Düsseldorf ein billiges Hotel? Dann komme ich nämlich extra angefahren für die Party. Es gibt die Jugendherberge da, wo wir unser Pressefrühstück hatten. Das Ding ist sehr nobel. Ich würde dir das raten. Okay, okay. Die Partybesprechung können wir vielleicht außerhalb der Sitzung machen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Da steht jetzt der Tourplan vom Piratenbus drin. Da kann sich einmal nochmal jeder, kann jeder nochmal reinschauen, wo vielleicht was anliegt und wo er vielleicht mit dazukommen kann. Gibt es da sonst noch irgendwelche Infos zum Bus? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hatte Sasa eigentlich gerade was reingeschrieben, das aber gerade wieder rauslöscht. Wolltest du es nicht mehr erwähnen, Sasa? Ja, ich habe es jetzt rausgelassen. Da sollten wir uns erstmal noch ein paar Dinge zusätzlich zu überlegen. Es geht im Prinzip, ging es im Prinzip darum, mehr Aktive noch weiter zu kriegen, eventuell auch von den lokalen Pressepiraten. Ja, mit dem Podcast haben wir ja schon mal so einen Anfang gemacht. Da sollte man vielleicht noch mal eher ein bisschen brainstormen, dass man konkrete Ideen hat. Wenn ihr auch sonst noch weiter Vorschläge habt oder selber da auch was in die Wege leiten könnt, immer her damit. Wir brauchen dringend Menschen, die PMs schreiben, die das Monitoring machen, die das Lektorat machen. Das Krenes braucht Unterstützung und so weiter und so fort. Ich fand das gerade mit den lokalen Pressepiraten insofern eigentlich auch ganz nett. Das, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, dass ich es ganz schön finden würde, wenn Leute, die lokale Pressearbeit machen, in Kaffhaus oder so, vielleicht auch kurz erzählen, was bei denen vielleicht gerade so Sache ist und dass da vielleicht in der ÖA-Sitzung kurzer Austausch stattfindet. Was halten die anderen davon? Alle? Ja, sowas hatten wir auch schon mal angedacht. Das finde ich eigentlich auch ganz schick, wenn da so ein Vertreter kommen könnte, nach Möglichkeit ein bisschen was von der lokalen Arbeit erzählen könnte. Naja, zumindest wenn jemand dann dabei sein könnte, wenn irgendwas Besonderes war. Also wir müssen jetzt ja nicht so Regio-Mumble-mäßig aufziehen, dass wir da der Reihe nach durchgehen oder so, sondern wenn was Relevantes war, dann, wenn es passt, einfach vielleicht in die Sitzung kommen und dann drüber erzählen, dass vielleicht andere KVs da auch von profitieren können. Das wäre vielleicht ganz schön. Genau, so ein paar Best-Practice-Ideen, ja. Ja, oder auch einfach Informationen, die man sonst noch nicht so auf dem Schirm hat, dass Dinge geplant sind und die eventuell dann doch größer sind, als man selber vor Ort annimmt. Und ja, wir brauchen halt nämlich echt noch dringend Aktionen. Also wenn man sich die Termine so anguckt, Leute tut Dinge, sagt anderen Leuten, sie sollen Dinge tun und witzige Aktionen machen, die Bürger vor Ort informieren. Da brauchen wir echt mehr von. Ja, noch zum Piratenbus. Wie gesagt, der ist jetzt per Umlauf genehmigt worden, sodass also jetzt die Termine, die bisher noch mit Fragezeichen diskutiert waren, mit KVs jetzt auch gefixt werden können. Ich habe heute nochmal Mails an die jeweiligen Mailinglisten der KVs irgendwie bis Mitte August schon geschickt. Den Rest mache ich morgen. Und es gab einige, die da sehr spontan auch noch gute Ideen gehabt. Wir haben besonders unsere LPT-Freunde in Bottrop, wollen unter anderem auch am Tetraeder, eben an einem touristischen Ziel nachmittags den Bus dann hinstellen. Und also da wird noch einiges an Feinarbeiten in den nächsten Tagen passieren. Aber ansonsten läuft das eigentlich, glaube ich, ganz gut. Die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht haben, waren auf jeden Fall eher positiv mit wenigen Ausnahmen. Und speziell die Presse ist bisher sehr positiv drauf eingestiegen, waren eigentlich fast immer vor Ort, haben Interviews gemacht mit den Direktkandidaten, Listenkandidaten und so weiter. Und das werden wir sicherlich auch weiter so pflegen können dann. Okay. Schreib das von mit den Presse, lokale Presseleuten noch mal eben ins Pad rein, weil ich das ganz wichtig finde. Sasa, magst du da vielleicht noch eine Mail schreiben über die Infoliste? Ja, das mache ich auf jeden Fall noch. Da wird noch was drüber geschickt. Das fände ich ganz cool, weil das finde ich wirklich eine ganz schöne Sache, weil es sicherlich dem Austausch untereinander ganz dienlich wäre. Ja, auf jeden Fall. Und auch noch so noch vielleicht ein paar Tipps, so ein paar Ideen, wie man welche Leute man ansprechen könnte und so weiter und so fort, dass die Leute vielleicht auch einfach mutiger werden. Kann ich dann aus dem Teams denn dann Ansprechpartner auch schon gleich irgendwie mit angeben? Nee, also mir geht es jetzt gar nicht um die Mitarbeit an sich. Also mir geht es darum, dass Leute die lokale Pressearbeit machen und bei denen ist irgendwas gewesen in der Woche, dass die einfach dann bitte mit in die Sitzung kommen. Also da geht es mir jetzt tatsächlich sogar in erster Linie drum, nicht mal jetzt unbedingt die Mitarbeit. Wenn die noch oben drauf kommt, natürlich umso besser, aber mir geht es jetzt tatsächlich in erster Linie darum, dass die Leute dann vielleicht in die Sitzung kommen, wenn bei denen irgendwas Besonderes gewesen ist. Ja, das ist mir schon klar. Trotz alledem kann ich das ja gleich in eine Mail packen mit einem Unterstützungsaufruf. Ja. Okay. Da müssen wir die NRW-Info da nicht zuspammen. Ja, klar. Nein, nur wie gesagt, also ich würde den Schwerpunkt eher darauf legen, dass die Leute mit in die Sitzung reinkommen und vielleicht ergibt sich dann ja auch von alleine eine Zusammenarbeit. Jupp. Okay. Irgendwie scrollt mein Pad schon wieder gar nicht mehr weiter runter. hat noch jemand was für die Sitzung heute? Ich hätte noch was. Ich habe nur leider gerade kein Pad von dieser Veranstaltung. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zwei Dinge schon erzähle, die vielleicht schon mal gerade erwähnt wurden. Nenn noch ein Stichwort, dann komm, sagen wir's. Es geht um Niedriglohn-PM. Wird sich drum gekümmert. Okay, danke. Ich habe noch einen. Jupp. Ich habe die Nadja gerade gefragt und die sagt, sie kennt als Initiatoren von dem IDP 13 nur Anonymous und die organisieren mit, weil die auch keinen Bock auf die Nazis haben. Von daher ist das da wohl abgeklärt. Ja, das ist doch sehr fein. Okay. Okay, danke. Ich hatte nur eben noch einen Termin nachgetragen in Zeile 178. Ist aber jetzt, wie gesagt, nicht so aktuell. Guckt einfach mal hin. Ist in einem Monat, gut einem Monat. Okay, danke. Ja, also was ich noch sagen wollte zu Bernd, die EDP 13 Orga für Deutschland macht immer die Kine. Ich weiß nicht, ob die da in Kontakt stehen, ich hoffe es doch. Ja, ging jetzt um Dortmund tatsächlich im Speziellen. Ja. Dann habe ich noch eine Bitte, bevor hier alle verschwinden. Ich würde gerne mit dem Freon gleich nochmal reden wegen Bremen. Okay, hat jemand noch was für die Sitzung irgendwie noch relevant ist oder... Ja, ich wollte nur eben eine kleine Anregung, weil alle gerade dabei sind für die Wahlparty, beziehungsweise der 22. Der Piratenbus wäre ja da noch anwesend. Vielleicht könnten wir das irgendwie so organisieren, dass wir Presseleute einladen an dem Tag und die Berti zeigen, was wir alles gemacht haben und die mit dem Bus dann zum Zack fahren. Das kannst du, glaube ich, an diesem Abend knicken. Die haben so viel zu tun, die sind vor den Wahllokalen und so weiter und so fort. Die werden dann, je nachdem, zu uns zur Wahlparty kommen, zack. Das werden wir natürlich vorher bewerben. Aber ich glaube kaum, dass du Presse dazu kriegen wirst, da vorab dann schon einen halben Tag mit Piraten zu verplanen. Nee, nicht einen halben Tag, das ist ein Stündchen, mehr ist es nicht. Auch das wirst du nicht hinkriegen. Also es gibt so viele Wahlpartys bundesweit, so viele Wahlveranstaltungen und so weiter und so fort. Bei denen ist das High-Life-Tag, der 22.09. Die machen das da Wahlparty. Vor der Wahl eigentlich. Genau, vor der Wahl. Also nicht an dem Samstag, nicht an dem Sonntag, sondern noch etwas weiter vorher, damit auch mal über unsere Berti praktisch berichtet wird, ohne dass die Wahl bereits stattgefunden hat. Genau, sowas würde wenn dann eher Sinn machen, aber da müsste man sich nochmal genauer was überlegen, dass da auch ein bisschen Programm ist und ein bisschen was Interessantes, weil jetzt nur die Berti angucken, ist für die jetzt auch unspannend. Aber sonst kann man sich da gerne was überlegen in Form dann auch irgendwie von einer Aktion, wie auch immer. Es muss halt eben, wie Bernd gerade schon sagte, Nachrichtenwert haben oder interessante Bilder. Nur so die Wahlkampfzentrale zeigen, dafür kommen die nicht. Harald, der Bus, der ist der wichtige Punkt. Ja, Harald, auch der Bus nicht. Harald, hättest du gleich mal eben noch einen Moment wegen Piratenbus kommendes Wochenende? Der Bus macht ein schönes Bild, aber ist jetzt nicht alleine Nachrichtenwert. Harald? Okay, versuchen wir es gleich nochmal, den Harald zu wecken. hat noch jemand was für die Sitzung? Vaku kommt übrigens auch auf mich zu. Das ist ganz süß. Was? Das habe ich nicht verstanden. Du hast gerade reingeschrieben, Anregung von Britta S., den Bus noch nutzen, um die Presse zum Zack zu fahren. Du meintest Britta Söntgerath, ne? Genau, ja. Britta S. stimmt auch, passt auch auf mich, deswegen ist das ganz witzig. Aber wenn ich dich meine, schreibe ich nur Britta. Ach so, okay. Andi, hast du gerade gefragt nach mir? Ja, eben im Moment hättest du eine Minute. Müssen wir nicht hier machen, können wir eben zwei runtergehen oder so? Gehen wir zu AG-Events runter. Okay. Okay, nochmal der Versuch, hat noch jemand was für die Sitzung heute? Nein! Sollen wir jetzt ein bisschen trollen? Ray, also ihr habt schon getrollt, das reicht. Okay, dann würde ich die Sitzung um 22.13 Uhr schließen und hoffe, euch alle am nächsten Dienstag, den 6.8. um 21 Uhr wieder zu hören. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.